Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Minneapolis, USA. Ein verärgerter Mann betritt eine Filiale des Versandhauses Target und will auf der Stelle einen Mitarbeiter sprechen. Er präsentiert dem Mann einen Stapel von ausgedruckten Werbemails und Coupons, die seine Tochter von Target erhalten hat. Darin wird sie aufgefordert, Kleidung für ihr Baby und ein Kinderbett zu kaufen. Und das, obwohl das Mädchen noch zur Highschool geht. Der Vater wirft dem Mitarbeiter vor, das Unternehmen würde seine Tochter zu einer Schwangerschaft ermuntern. Der Target-Angestellte entschuldigt sich mehrmals und meldet sich einige Tage nach dem Vorfall noch einmal bei dem verärgerten Kunden per Telefon. Doch diesmal ist es der Target-Mitarbeiter, der eine Entschuldigung bekommt. Der Vater erklärt, dass er in der Zwischenzeit mit seiner Tochter gesprochen habe. Sie sei tatsächlich schwanger. Ich weiß alles über dich. Ich weiß, was du liest und was du isst. Wie oft du mit der Bahn verreist oder das Flugzeug nimmst. Was war geschehen? Target konnte anhand der Datensätze, die die Tochter beim Online-Shopping hinterlassen hatte, erstaunlich genau vorhersagen, dass sie gerade ein Kind erwartete. Frauen im gebärfähigen Alter, die auf einmal größere Mengen an Hautcreme kaufen und dazu auch noch Calcium- oder Magnesiumpräparate bestellen, werden bei einem speziellen Target-Schwangerschaftsranking höher eingestuft als andere. Dieser Vorfall bei Target ist eines von vielen Beispielen, die klar machen, dass große Firmen schon lange mit ihrer Kundschaft rechnen. Denn wer weiß, was der Käufer anklickt, was ihn interessiert und was er gerade braucht, hat einen klaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Ich weiß alles über dich. Ich kenne deine Schuhgröße und die Farben deiner Kleider. Ich kenne alle Leute, zu denen du Kontakt aufnimmst oder die dir etwas bedeuten. Das Ergebnis ist passgenaue Werbung, die auf den Kunden zugeschnitten ist. Internetnutzer werden in sozialen Netzwerken oder beim normalen Surfen im Web verfolgt, vermessen und scheinbar unbemerkt dazu verführt, spezielle Angebote anzuklicken. Die Technik, die dahinter steckt, heißt Algorithmus. Durch die NSA-Affäre bekannt, aber schon viel länger im Einsatz in Forschung und Wirtschaft. Der Begriff sorgt immer wieder für Kontroversen. Algorithmen machen unser Leben leichter, sagen die einen. Algorithmen wissen alles über uns und machen uns zum gläsernen Menschen, sagen die anderen. Ich weiß alles über dich. Ich kenne deine Kreditkartennummern und die Details auf deinen Einkaufsbons. So kann ich dir Dinge bestellen, die du brauchst und dir wünschst, ohne dich vorher fragen zu müssen. Ich weiß, was du fühlst, was du brauchst und was du magst. In Wirklichkeit weiß ich es sogar besser als du selbst. Aus Next, Erinnerungen an eine Zukunft ohne uns, von Miriam Meckel. Der Algorithmus als eine Art Puppenspieler, der den Menschen am unsichtbaren Faden steuert? Eine künstliche Intelligenz, die weiß, was wir als nächstes tun wollen? Nein. Der böse Algorithmus, der immer wieder ins Feld geführt wird, wenn es darum geht, neue Entwicklungen im Internet zu kritisieren, ist im Grundprinzip eine durchaus überschaubare Sache, so der Informatiker Stefan Ulrich von der Humboldt-Universität in Berlin. Na, ganz einfach gesagt, ist ein Algorithmus eine Handlungsvorschrift, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Also es muss gar nicht so mathematisch sein, kommt natürlich aus der Mathematik, aber auch sowas wie ein Sockenpaarungsalgorithmus, also kann man sich ja auch vorstellen. Reihe alle Socken auf einer Wäscheleine auf und dann nimm den Socken, der am weitesten links hängt, vergleiche ihn mit dem, der ein Stück weiter rechts ist. Sind sie gleich? Paare sie? Sind sie nicht gleich? Gehe eins weiter. So, das wäre so ein ganz klassischer Algorithmus. Egal, ob Socken der richtigen Größe nach gepaart, Telefonnummern gesucht oder Namen alphabetisch angezeigt werden sollen, das Grundprinzip bei Algorithmen ist immer das gleiche. Algorithmen brauchen einen klaren Arbeitsauftrag. Dabei muss sichergestellt sein, dass die einzelnen Schritte auch tatsächlich machbar sind. Es muss also auch Socken geben, die sich paaren lassen oder ein System wie das Alphabet vorherrschen, nachdem man Namen und Telefonnummern dann auch sortieren kann. Algorithmen schreiben im Web Ereignisberichte zu Baseballspielen, kurz nachdem sie die entsprechenden Tickermeldungen im Netz gescannt und ausgewertet haben. Algorithmen wissen, welche Jacke man am besten für das aktuelle Wetter anzieht oder sagen voraus, wo in Deutschland die nächste Grippewelle ausbrechen könnte, je nachdem, wie oft nach den entsprechenden Symptomen in einer bestimmten Region online gesucht wird. Der Algorithmus ist ein mächtiges Werkzeug, genügend Rechenpower vorausgesetzt. Je schneller und je universeller die Hardware ist, desto schneller und besser kann man so einen Algorithmus auch ausführen. Wenn wir heute allerdings über die Mächtigkeit von Algorithmen sprechen, dann meinen wir meistens ein gesamtes Computerprogramm mit Daten, mit der Hardware, überhaupt die Verarbeitung. Und da ist gar nicht der darunterliegende Algorithmus so das Entscheidende für die Mächtigkeit, sondern welche Daten zur Verfügung stehen, um sie zu verarbeiten. Wer viele Daten erfasst und speichert, der kann damit auch viel berechnen. Das gilt heute mehr als je zuvor. Denn die Datenbanken der Welt füllen sich unerlässlich. Alles, was heute aus der Realität heraus digitalisiert wird, wird Teil dieses gigantischen Datenberges. Dazu gehört eine Buchbestellung bei Amazon genauso wie eine Online-Überweisung oder die automatische Erfassung der Arbeitszeit an der digitalen Stechuhr. Die Firma IBM geht davon aus, dass täglich 2,5 Quintillionen neuer Bytes entstehen. Das ist eine Zahl mit 29 Nullen. Allein beim sozialen Netzwerk Facebook werden Tag für Tag über 500 Terabyte an Daten verarbeitet. Das entspricht dem Inhalt von über 100.000 DVDs. Big Data ist der Begriff der Stunde in der Informationstechnologie. Wer aus diesem Informationsberg etwas Verwertbares herausholen will, muss zum digitalen Minenarbeiter, zum sogenannten Data Miner werden. Informatiker Stefan Ulrich. Man hat eine Unmenge an Daten, die scheinbar sinnlos zusammenhängen. Und jetzt geht der Data Miner ran, also wirklich so wie in einem Bergwerk, und schürft nach Gold und guckt, ob man nicht ein paar Daten miteinander verknüpfen kann, die dann doch irgendwie wertvoll sind. Also im Sinne wirklich der Verwertbarkeit, also monetäre Verwertbarkeit. Ein Beispiel. Ein Hersteller von Limonade möchte herausfinden, wer potenzielle Kunden für sein Getränk sind. Dafür braucht er keine klassische Marktforschung mehr, sondern eine volle Datenbank mit einem entsprechenden Algorithmus. Stefan Ulrich. Ganz oft ist es so, dass wir nicht erkennen, ob etwas kausal zusammenhängt. Ja, wie oft trinke ich zum Beispiel die Limonade, sondern man misst einfach anhand der Daten und stellt fest, ach, jemand, der am Ufer wohnt, trinkt viel öfter Limonade. Das muss gar nicht kausal zusammenhängen, aber es korreliert zusammen. Und die Daten weisen immer auf eine Korrelation hin. Und dann kann der Limonadenhersteller sagen, na, wenn das so ist, dann versuche ich eher meine Marketingstrategie an die Ufer zu verlegen oder wie auch immer. Man schmeißt einfach unheimlich viele Daten rein, möglichst alle, die man kriegen kann. Dann schaut man ein bisschen unscharf drauf und plötzlich erkennt man ein Muster. Und anhand dieses Musters kann man dann bestimmte Entscheidungen treffen. Je mehr User-Daten bekannt sind, desto genauer können diese Muster sein. Der Algorithmus hat also die Möglichkeit, noch mehr Daten miteinander zu vergleichen und neue Zusammenhänge zu erkennen. In der Wissenschaft bezeichnet man diesen Vorgang als Machine Learning. Ein Begriff, der grob gesagt für Wissen aus Erfahrung steht, gleichzeitig aber auch einiges an Unbekanntem mit sich bringt. Im Machine Learning ist eine Grundvoraussetzung, dass man eben nicht weiß, wie es auf der untersten Ebene funktioniert, wie der Computer funktioniert. Im Prinzip ist das Ganze eine Blackbox. Also man gibt einfach Daten rein und dann weiß man nicht, was der Computer zusammen für Korrelationen anstellt. Und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Das überprüft man dann mit der Realität. Wenn das nicht stimmt, sagt man dem Computer, es stimmt nicht, berechnet es neu und gibt dem natürlich die Werte zum Korrigieren. Und nach so und so vielen Iterationsschritten kommt am Ende ein Ergebnis raus, das mit der Realität übereinstimmt. Und dann nimmt man an, dass innerhalb dieser Blackbox ein Algorithmus gefunden ist. Für Stefan Ulrich von der Humboldt-Universität in Berlin ist das eine entscheidende neue Entwicklung. Der Computerpionier Josef Weizenbaum hat das mal ganz prägnant formuliert. Er hat gesagt, früher mussten wir ein Problem verstehen, bevor wir es in den Computer eingegeben haben. Und heute geben wir ein Problem in den Computer ein, das wir nicht verstanden haben. Und dann müssen wir irgendwie die Ergebnisse interpretieren. Auch Menschen, die viel im Internet surfen, werden ständig von Firmen neu interpretiert. Möglich wird das, weil User vor allem im Netz besonders viele Daten hinterlassen. Das alles passiert still und heimlich im Hintergrund, ohne dass die meisten User davon wissen. Welche Schuhe werden im Online-Shop angeklickt? Welche Videos werden auf dem Newsportal geschaut? Welchen Menschen wird bei Twitter gefolgt? Die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel sieht das mit Sorge. Wir alle hinterlassen ja unglaublich viele Daten, wenn wir im Internet unterwegs sind, und zwar meistens ohne, dass wir das mitbekommen. Das ist zum einen die Tatsache, dass Cookies auf unseren Websites ja sich installieren und dann bestimmte Dinge tracken, also nachvollziehen, was wir tun. Dass Google beispielsweise unsere Search History, unsere Suchgeschichte speichert, dass wir bei Facebook unglaublich viele Daten persönlich aktiv einstellen, indem wir Fotos, Postings, Links, Verbindungen und so weiter dort veröffentlichen. Das ist eine Datenmenge, die wir gar nicht abschätzen können. Und wenn Sie sich überlegen, dass diese Datenmenge, die ich gerade beschrieben habe, ja mit anderen Datensätzen zusammengebracht werden kann, wie zum Beispiel mit Kreditkartendaten, mit den Daten unserer Mobiltelefonrechnungen und Verbindungen und so weiter und so fort, dann haben Sie ein sehr genaues und umfangreiches Bild, Datenbild oder Datenprofil einer Person im Internet. Leben wir schon bald in einer Welt, in der Menschen von Algorithmen durchanalysiert werden? Miriam Meckel meint, dass heute schon 20 Datenpunkte ausreichen, um genau das zu tun. Datenpunkte wie das Bestellprotokoll von Amazon, die Freundesliste bei Facebook, der Satzbau bei Twitter-Meldungen. Informationen, die noch getrennt voneinander gespeichert sind. Aber kann der Mensch dadurch wirklich vermessen werden? Informatiker Stefan Ulrich. Als User kann man vermessen werden, ja. Als Mensch würde ich die Frage vehement verneinen. So einfach ist die Grenzziehung natürlich nicht. Also falls Sie zu den Leuten gehören, die als Jugendlicher Tagebuch geschrieben haben, können sich ja die Frage beantworten, würde eine fremde Person mich als Mensch erfassen, wenn sie alle Einträge lese? Was macht eigentlich den Menschen aus? 2011 erklärt das Weltwirtschaftsforum in Davos personenbezogene Daten zum Öl der Gegenwart. Und Global Player wie Google, Amazon oder Facebook machen mithilfe ihrer riesigen Datensätze ein gutes Geschäft mit der Werbebranche. Um den einzelnen User noch besser zu analysieren, werden Algorithmen vor allem auch als Filter verwendet. Das heißt, was heute in der Timeline bei Facebook oder auf der Ergebnisseite bei Google auftaucht, ist speziell auf den individuellen User zugeschnitten, der diese Seite gerade aufruft. Die Startseite von Yahoo zum Beispiel wird tagtäglich in Millionen Varianten ausgeliefert, zugeschnitten auf die individuellen Vorlieben von Millionen einzelner Nutzer. Eine Entwicklung, die die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel durchaus kritisch sieht. Wenn wir beide im Internet einen Begriff suchen, denselben Begriff bei Google eingeben, bekommen wir unterschiedliche Ergebnislisten, weil Google eben nicht nur das Generale im Netz berechnet, sondern eben auch hinzuzieht, was Sie für Präferenzen haben, welche Datenspuren Sie hinterlassen haben und wie das bei mir aussieht. Das ist in vielerlei Hinsicht praktisch, wenn es um alltägliche Dinge des Lebens geht. Wenn Sie sich überlegen, Sie versuchen sich mal zu informieren, welche politische Partei Sie bei der nächsten Wahl wählen, und Sie kriegen dann aber nur Informationen der Partei vorgelegt im Internet, die Sie schon x-mal auf Facebook oder sonst irgendwo angeklickt haben, weil der Algorithmus sich ausgerechnet hat, dass das Ihre politische Präferenz ist, dann sieht es anders aus. Dann finde ich das nicht so praktisch, sondern dann finde ich das eine Begrenzung unserer Informationen. Müssen wir uns davon verabschieden, so etwas wie Objektivität zu bekommen, wenn wir nach einem Begriff im Web suchen? Hat ein Algorithmus schon längst berechnet, was für jeden Einzelnen relevant ist? Der amerikanische Internetaktivist Eli Pariser beantwortet all diese Fragen eindeutig mit Ja. Pariser, der sich selbst als politisch liberal einstuft, hat bei Facebook auch einige Profile von konservativen Politikern abonniert, um sich zu informieren, was das andere politische Lager denkt und veröffentlicht. Doch nach einer gewissen Zeit hat er kaum noch Statusmeldungen dieser Politiker auf seiner Startseite gesehen. Der Grund? Facebook hat registriert, dass Pariser vor allem liberale Politiker angeklickt hat. Die Schlussfolgerung? Liberale Informationen sind diesem User wichtiger, daher haben sie im Newsfeed von Facebook Vorfahrt bekommen. Konservative Inhalte dagegen wurden massiv ausgebremst. Auch Google arbeitet nach diesem Prinzip. Seit 2009 werden bei der Internetsuche 57 Signale ausgewertet, die die jeweilige Suche beeinflussen. Bisherige Suchbegriffe werden genauso verwertet wie die Art des Browsers oder des Standorts. Alles Faktoren, die das individuelle Suchergebnis beeinflussen. In seinem Buch Filterbubble, wie wir im Internet entmündigt werden, beschreibt Pariser die Filterblase als einen geschlossenen Raum im Netz, in dem man zwar viele Sachen entdecken kann, die erstaunlich gut zu einem passen, aber wie diese Inhalte zu einem kommen und wie sie genau sortiert sind, darauf hat man als User keinerlei Einfluss. Miriam Meckel geht davon aus, dass durch die Filterblase der Zufall in der Mediennutzung langsam schwindet. Wenn ich eine Zeitung aufschlage und scanne sozusagen mit den Augen die Seiten ab, dann stolpere ich manchmal über einen Artikel zu einem Thema, von dem ich gar nicht gewusst habe, dass es mich vielleicht interessieren könnte, lese diesen Artikel an und merke plötzlich, das ist spannend und ich lese ihn zu Ende. Damit eröffne ich mir ein Thema, was ich nicht aktiv gesucht hätte. Im Internet ist das ein bisschen schwieriger, weil eben wir entweder aktiv suchen müssen, was wir finden wollen, oder wir werden heute zunehmend auf die personalisierte Suche zurückgeworfen, also auf die Algorithmen, die uns mit einrechnen. Und das bedeutet, wir kriegen nur noch das angeboten, was wir sowieso mögen, aber stolpern nie mehr über die Dinge, die wir eigentlich nicht zu mögen gewusst haben. Das Wissen im Web schrumpft dank der Technik an vielen Orten zu leicht verdaulichen Happen zusammen. Eine kostenlose Mahlzeit, die durchaus bekömmlich ist, weil sie auf den Präferenzen der Nutzer basiert. Wir machen gerade Forschung in diesem Feld und es ist sehr interessant, dass sich abzeichnet, dass die meisten Menschen nicht nur nicht wissen, dass es ein personalisiertes Internet mit diesen Mechanismen, die wir beschrieben haben, gibt, sondern dass sie auch nicht wissen, wie man bei Google zum Beispiel bestimmte Trackings ausschalten kann, um eben sich wieder eine generalisierte Internetsuche möglich zu machen. Und das liegt daran, dass diese Prozesse ja gar nicht durchschaubar sind. Ich glaube ja immer noch, dass ich sozusagen die Welt at my fingertips habe, wenn ich sozusagen über die Tastatur mich ins Internet bewege. Nur ich kriege eben nicht die Welt. Ich kriege einen Auszug aus der Welt und das wirkt auf die Identitätsbildung des Menschen, auf die Repräsentation des Menschen, wie wir zum Beispiel auch aus der Forschung wissen, zurück. Das verändert die. Das personalisierte Internet führt dazu, dass sich im Netz sogenannte Cyberghettos bilden. Virtuelle Orte, an denen sich Menschen mit homogenen Meinungen zusammenfinden und nur schwer von anderen Meinungen oder Einstellungen beeinflussen lassen. Dabei besteht die Gefahr, dass es keine Öffentlichkeit im klassischen Sinn mehr gibt, sondern viele autonome Sphären, die nebeneinander, aber nicht miteinander agieren. Stefan Ulrich. Internetnutzer, die sich mithilfe des Internets so informieren, wie sie es früher mit den Massenmedien taten, die leben tatsächlich in einer oder mehreren Filterbubbles, sei es die von Google, von Facebook oder von Amazon. Aber es geht auch anders. Einfach indem man hinterfragt, was denn da einem serviert wird. Man ist nicht gezwungen, nur auf eine Quelle zuzugreifen. Man kann auf beliebig viele Blogs weltweit zugreifen und andere Meinungen sich zu Gemüte führen und dann selber abwägen, was ist denn die Wahrheit. Die Vielfalt an Medien ist noch nie so hoch gewesen wie jetzt. Insofern, man kann sich auch aktiv informieren, wenn man es denn wirklich möchte. Aber es erfordert natürlich Aufwand. Wer sich heute im Internet nicht vermessen lassen will, der muss sich also auch abseits der großen Player wie Google und Facebook informieren und technische Kniffe anwenden, um Verfolgungssysteme auszutricksen und anonym zu surfen. Mit Browsererweiterungen wie Ghostery oder Google Sharing lassen sich Tracking-Dienste ausschalten oder Google-Suchen so verwischen, dass Suchbegriffe nicht auf den einzelnen User zurückfallen, sondern getarnt werden. Es scheint fast so, als müsste man sich heute im Netz entscheiden, wehrt man sich gegen die Datenkraken oder kapituliert man vor der Mächtigkeit der Internetriesen. Bücher mit Titeln wie »Die Datenfresser« oder »Mich kriegt ihr nicht« – Gebrauchsanweisung zur digitalen Selbstverteidigung – wollen für Datenschutz sensibilisieren und geben praktische Tipps zur Umsetzung. In Sachen völliger Datentransparenz gibt es Websites, bei denen jeder mitlesen kann, was andere Leute Tag für Tag tun. 5.35 Uhr bis 10.50 Uhr Schlaf. 10.50 Uhr bis 12.05 Uhr kurz morgendliches Internet nachholen, weiterschlafen. 12.05 Uhr bis 13.05 Uhr Spaziergang, dann Fingernägel schneiden. 13.05 Uhr bis 13.15 Uhr Internet nachholen. Dieses ebenso detaillierte wie unspektakuläre Stundenprotokoll beschreibt den Ablauf eines Apriltages von Christian Heller. Unter der Webadresse plomlompom.de schreibt der Berliner jeden Tag präzise auf, was er tut. Und das seit Jahren. Christian Heller bezeichnet sich selbst als Post-Privacy-Aktivist. Er meint, dass mit dem Siegeszug des Internet das Zeitalter der Privatsphäre endet. Also ich kenne genug Leute, die man auch jetzt schon auf Schritt und Tritt verfolgen kann, weil sie beispielsweise über ihr Handy ihre Position via GPS an viele andere Menschen funken oder halt auf Facebook und Twitter alles Mögliche über sich mitteilen. Da bin ich, glaube ich, gar nicht so der Sonderfall. Christian Heller lebt nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Seiner Meinung nach sitzen die großen Internetfirmen eh am längeren Hebel, wenn sie aus unseren Daten mithilfe von Algorithmen ständig neue Erkenntnisse über uns errechnen. Bestes Beispiel dafür eine Facebook-Untersuchung der renommierten US-Universität Massachusetts Institute of Technology. Beim MIT beispielsweise hat man damit experimentiert, ob man herausbekommt aus der Zusammensetzung der Freundesliste und dem, was die Freunde bei sich in ihrem Profil schreiben, welche sexuelle Orientierung die Leute haben. Das heißt, jemand, der einen bestimmten Prozentsatz bekennend schwuler Freunde hat, der ist dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch schwul, selbst wenn er das nicht in sein Profil reinschreibt. Also zumindest kann man das dann mit höherer Trefferquote vermuten. Wenn also unsere sexuelle Neigung im Netz nicht ganz verborgen bleibt, dann sollte man am besten gleich seine Geheimnisse abschaffen, so das Credo der Post-Privacy-Verfechter. Ein Argument, das für den Informatiker Stefan Ulrich nicht zählt. Ich glaube, was dahinter mitschwingt, ist immer dieser Satz, es passiert einfach. Die Technologie kommt auf uns zu und Technologie passiert nicht einfach. Es sind ja Menschen, die das einsetzen und das programmieren. Und nicht die Algorithmen sind so schlau und finden etwas raus, sondern eine Firma, die diese Algorithmen einsetzt, mit einem bestimmten ökonomischen Sinn und Zweck dahinter, findet Sachen heraus. Aber das muss sie nicht. In der Informationstechnologie wird spätestens seit dem Jahr 2010 auch verstärkt über Ethik nachgedacht. Im vielbeachteten Aufsatz Privacy and Publicity in Big Data schreibt die Soziologin Dana Boyd, dass die algorithmengestützte Form der Datenanalyse zwar Realität ist, aber dass sie deswegen noch lange nicht ethisch ist. Der Informatiker Stefan Ulrich nimmt in Sachen Ethik auch seine eigene Berufsgruppe in die Pflicht. Informatiker machen sich sehr oft sehr einfach, indem sie sagen, ich mache nur die Technik, ich habe damit nichts zu tun, wer das einsetzt, ist dafür moralisch verantwortlich. Und dieses gut-böse Schwarz-Weiß gibt es eben nicht in der Ethik und schon gar nicht gibt es einen Algorithmus für Ethik. Wenn wir einen Algorithmus hätten, könnten wir einfach ausrechnen, ob das jetzt eine moralisch gebotene Entscheidung ist oder nicht. Das können wir Menschen nicht und das können Computer erst recht nicht. Wie viel Berechnung soll technisch erlaubt sein, wie viel nicht? Gibt es im Internet eigentlich ein Recht auf Vergessen? Und wie können Menschen eigentlich erfahren, was Firmen über sie errechnen? Fragen, die uns in Zukunft beschäftigen müssen. Was wurde eigentlich aus Target? Das Unternehmen kam in die Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass es die Kundschaft bis ins kleinste Detail berechnet. Target wusste, dass eine junge Kundin schwanger war, noch bevor das Mädchen das ihrem Vater erzählen konnte. Erst durch eindeutige Werbemails wurde die Firmenstrategie von Target offensichtlich. Nach diesem Vorfall wollte sich Target nicht ausführlich erklären. Stattdessen hat das Unternehmen einfach die Zusammensetzung der Werbemails für Schwangere angepasst. Inzwischen gibt es neben der Wickelkommode Werbung für Rasenmäher und der Babystrampler wird flankiert von einer Anzeige für Weingläser. Also alles völlig harmlos für künftige Großväter.